Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Emma Murphy kennt ihr vielleicht nicht bis vergangene Woche, denn Emma Murphy aus Dublin ist relativ bekannt geworden, jetzt inzwischen über Facebook. Sie ist eigentlich Fitnessbloggerin, sie ist 26 Jahre alt und normalerweise zeigt sie auf ihren eigenen Facebook-Seiten irgendwelche Videos oder Fotos, die sie beim Sport zeigen oder beim Kochen. Aber Emma Murphy hat am Dienstag einen Beitrag mit ihren Fans geteilt, der sich mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Und sie selber erzählt in diesem Video, das sie da gepostet hat, dass ihr Freund sie mehrfach geschlagen habe. Und genau dieses Video, das wird weltweit millionenfach geklickt inzwischen und hat eine Debatte über solche Videos generell in sozialen Medien ausgelöst. Martina Schulte ist da, sie hat das Video gesehen, wir alle haben es gesehen, sie sitzt da in so einem Treppenhaus, ne? Genau, in ihrer Wohnung, im Hintergrund sieht man auch eines ihrer beiden Kinder und sie beginnt zu erzählen von ihrer Ehe, von den Ups und Downs und wie sie eben herausgefunden hat, dass ihr langjähriger Partner sie mehrfach betrogen hat, dass sie ihn konfrontiert hat und dass er sie eben geschlagen hat und dass er das auch schon öfter getan hat. Immer wieder während dieses Berichts versagt ihr dabei die Stimme, sie kämpft gegen die Tränen und man sieht eben ihr linkes Auge, das ist blau angeschwollen. Und gegen Ende des Videos appelliert sie eben an Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, sich Hilfe zu suchen. Sie schreibt, sie habe lange nachgedacht, ob sie das hier posten soll. Aber sie sagt, sie wolle eben Frauen in ähnlichen Situationen inspirieren. Und ja, dieses Video, das ging dann eben viral. Also allein bei Facebook fast 8 Millionen Mal aufgerufen und mehr als 100.000 Mal geteilt. Genau. Das sind die Statistiken zurzeit. Ja. Und wenn man sich mal so die Kommentare durchliest, da haben mir wirklich Tausende von Nutzern Mut zugesprochen, ihr gesagt, dass sie genau das Richtige getan hat. Anne-Marie twittert hier zum Beispiel, ich kann nicht aufhören, an das Video zu denken. Sie ist sehr mutig aus vielen Gründen und ich hoffe, das Video inspiriert andere. Und genau das hat es auf jeden Fall getan. Über das Thema wird jetzt total viel diskutiert, nicht nur in Irland. Die Medien berichten in England, in Irland, weltweit eigentlich, kann man sagen. Und gegen ihren Partner, habe ich zumindest gelesen, wird angeblich inzwischen sogar ermittelt. Genau, also 3 Tage bevor sie das Video hochgeladen hat, war sie bei der Polizei. Das berichtet der irische Herald. Und sie hat ihren Partner bei der Polizei angezeigt. Ja, und die ermitteln, genau. Hat der Partner sich inzwischen schon geäußert, der da ja beschuldigt wird, sie geschlagen zu haben? Ja, also Murphys Partner Francis Usanga, der hat gegenüber der irischen Ausgabe des Boulevardblatts Sun diese Vorwürfe zurückgewiesen. Er ist ja in Irland sowas wie ein C-Promi, würde ich sagen. Er ist 28, Eigentümer eines Fitnessstudios und ist im irischen Fernsehen auch schon mal in einer Dating-Show aufgetreten. Deswegen wird das halt eben auch in der Boulevardpresse natürlich jetzt auch sehr hochgekocht. Und er sagt eben, er habe Emma nicht geschlagen. Er sagt, ja, er habe sie betrogen und er habe sie halt im Streit geschubst und ihr blaues Auge stamme wahrscheinlich eben von diesem Sturz, nachdem er sie geschubst habe. Das zu überprüfen ist jetzt halt Sache der Polizei, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Sache jetzt gerade in den irischen Boulevardmedien und bei Social Media in den Details verhandelt wird, statt eben jetzt vor Gericht. Und für den Großteil der Leute, wenn man sich das jetzt mal so durchliest, wie viel sind dafür, wie viel sind dagegen, für die meisten ist einfach klar, dass Usanga lügt. Und ja. Und das ist ja jetzt auch unser Problem, dass wir das natürlich als Außenstehende gar nicht beobachten können, also beurteilen können. Ne? Wir wissen das nicht, das ist jetzt eine Vorverurteilung, vielleicht aber auch nicht. Genau. Und genau das wird jetzt halt im Netz eben auch viel diskutiert. Murphy wird ja einerseits eben wegen ihres Mutes gepriesen, vor allen Dingen auch von vielen Aktivistinnen aus diesem Bereich häusliche Gewalt. Women's Aid Ireland twittert hier zum Beispiel, seit Emma Murphy ihr mutiges Video gepostet hat, verzeichnet unsere Hilfshotline einen großen Zulauf. Viele Anrufe von hilfesuchenden Frauen, die sich vielleicht ohne dieses Video nie getraut hätten, irgendwie darüber zu reden. Aber eben halt auch die ganze Kritik ist eben auch da. Der Titel, der Fall habe eine Trial-by-Media-Diskussion ausgelöst, also eine Diskussion um Vorverurteilung bei den Medien. Hörer bei Anrufsendungen bei der BBC haben sich da auch ähnlich geäußert, dass sie das problematisch finden. Es gibt auch rassistische Ausfälle gegen ihren Mann, denn Francis Usanga ist schwarz. Vor allen Dingen wird aber darüber eben diskutiert, ob Facebook der richtige Ort für so eine Debatte ist. Eine Nutzerin schreibt hier, ja, ich weiß nicht, was ich von dem Video halten soll. Es gibt immer 2 Seiten bei so einer Geschichte. Sowas gehört einfach nicht auf Facebook. Andere sagen, halt, das Video ist sehr wichtig. Es ging nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, anderen Frauen Mut zu machen und dass das Video richtig Leben retten könnte. Also ich bin da auch sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ihr könnt es euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Emma Murphy heißt die junge Dame aus Dublin, die dieses Video gepostet hat. Könnt ihr einfach ja mal eingeben in den gängigen Suchmaschinen, kommt ihr da sofort hin. Und dann könnt ihr die Debatte auch nochmal verfolgen und die verschiedenen Argumente dafür dagegen sehen. Später auch alles zu finden bei uns in unserem Blog. Schaum oder Hase auf deradiowissen.de. Vielen Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?